Hallo meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Ich war schon mittags trainieren heute, weil ich habe jetzt wie gesagt keine Rückenschmerzen mehr und deswegen konnte ich heute schön intensiv Rücken trainieren. Bin auch wirklich dankbar. Also der ein oder andere hat wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich mir den Rücken verknackst hatte. Und es ist also wirklich toll, schmerzfrei zu sein. Es ist schon purer Luxus. Das merkt man aber erst oder weiß man erst dann wieder zu schätzen, wenn man sich da irgendwie Einschränkungen reingezogen hat. Jetzt sind die Einschränkungen, wie gesagt, wieder voll raus und ich bin mega dankbar, dass ich einfach ein sauberes Training durchziehen konnte ohne Schmerzen. Ist wirklich eine gute Sache. Ich war auch nur eine Stunde im Gym, weil ich habe den Kimberbären hier. Kimber liegt da. Ganz entspannt. Und ich wollte ihn dann auch nicht lange, deswegen war ich nur eine Stunde, 15 Minuten im Gym. Schnell, quick and dirty, wie man so schön sagt. Schön, schnell rein in den Muskel, intensiv. Quasi ein Supersatz nach dem anderen und dann wieder raus. Ja, das habe ich jetzt alles schon abgehakt, deswegen kann ich jetzt ganz entspannt das Video machen. Und dann geht das auch gleich nach dem Video noch ein bisschen Kundenkorrespondenz und dann ein paar E-Mails noch raus und dann war es das auch. Dann mache ich mir einen entspannten Abend. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, es ist wichtig, dass ihr euch respektiert, ihre Liebe ist zu vernachlässigen. Und ich möchte euch auch sagen, warum. Und ich habe da wirklich eine tolle Geschichte von euch wieder, wie sie nur mein eigenes Leben geschrieben hat, direkt vom Ponyhof. Weil wie der ein oder andere von euch ja weiß, ich habe ja die letzten 7, fast 8 Jahre mit meiner Ex-Freundin zusammen auf einem Ponyhof gelebt. Und ich bin hier die ganze Zeit mit meiner Hornhaut hier im Gange. Ja, muss ich mal lassen. Jedenfalls ist das ja so, da hatten wir ja also diese Pferdemädchen, wir hatten ja Land, wir hatten ja hinterm Haus ein Fußballfeld nach dem anderen quasi, soweit das Auge reicht. Und diese Mädchen ziehen ja weitere Mädchen gleicher Art oder ähnlicher Art an, die dann entsprechend ihre Pferde dort einstellen und Reitlehrerinnen, die sich dann da einpachten, um mit ihren Pferden anzurücken, sich da Ställe auch zu errichten und dann wiederum an andere Mädchen Reitunterricht zu geben im Halbstundentakt, im Stundentakt und so weiter. Die hat dann wiederum Ställe, fragt dann um Erlaubnis, ob sie auch untervermieten kann und so machen dann die Mädchen da ihre Sachen oder die Frauen, wie auch immer, als was ja auch immer ihr sie bezeichnen wollt. Für mich sind es eigentlich Mädchen in erwachsenen Körpern, wenn ihr so wollt. Körperlich sind die zwar 35, aber da drin steckt ein 14-jähriges Mädchen. Das ist mir aber auch erst, wie gesagt, erst zum Schluss klar geworden. Am Anfang wusste ich das auch nicht. Jedenfalls habe ich auch, wie gesagt, wir haben es 2013 gekauft und 2017 habe ich auch mich immer wieder ein. Bis 2017 habe ich mich also auch immer sehr viel wieder einspannen lassen. Kannst du mir mal helfen, hier die Fehler einzuschlagen? Das ist natürlich wieder so eine Arbeit, die Frauen nicht besonders gut können. Ich sage mal jetzt ein 2 Meter oder 2,50 Meter hohen Pfahl, der 1 Meter oder auch 50 cm in den Boden eingeschlagen werden muss, der so dick ist, mit einem Vorschlaghammer, in dem man sich dann auf irgendeine Erhöhung stellt. Das ist schon eine schweißtreibende Arbeit, jeder von euch, der das mal gemacht hat. Also wenn man dann da 10 Pfähle eingehämmert hat, geht man den Tag nicht mehr ins Fitnessstudio. Jetzt ist es so, diese Arbeiten sind natürlich, also die Frauen, habe ich immer gesagt, suchen sich ein Hobby, dem sie selber nicht gewachsen sind. Dieses Pferdehobby, dieses große Tier, diese großen Umzäunungen, diese großen Stallungen, diese großen Futterballen, alles, was da bewegt werden muss, ist also weit oberhalb ihres Fähigkeitenspektrums. Das können sie selber kraftmäßig, ressourcentechnisch und so weiter alles nicht handeln. Das ist mir, da bin ich, das ist mir so richtig bewusst geworden, auch in der Zeit nochmal. Und ich muss ja gestehen, ich war auch Sir Simple-Lot, habe gedacht, okay, Female Nature war mir nur im Teil bewusst, nicht final. Und ich dachte, wenn meine Freundin mich um Hilfe bittet, logischerweise, wie es viele Männer auch getan haben, man muss diesen Fehler einmal gemacht haben, um ihn wirklich final verstanden zu haben. Man hilft seiner Frau oder Freundin. Und jedes Mal, wenn sie mich dann um Hilfe gebeten hat, oder nicht jedes Mal, habe ich natürlich auch manchmal mürrisch, aber ja, los, komm, dann packen wir es an, um das Problem halt wieder zu beseitigen, weil wir Männer sind ja, wie gesagt, Problemlöser. Und dementsprechend habe ich auch Ställe gebaut, ich habe Wellblechdächer gekauft, ich habe die selber draufgeschraubt, ich war in Baumärkten unterwegs, ich habe also wirklich, ich bin, wie gesagt, ich bin Vertriebler, ich bin normalerweise Schreibtischtäter, aber dort habe ich meine handwerklichen Skills nochmal, ich war nie ungeschickt, aber jetzt kann ich inzwischen eine Menge mehr. Ist trotzdem Zeitverschwendung, also wäre ich mal lieber ins Gym gefahren, hätte was für meinen Körper getan, wäre durch den Wald joggen gegangen, wäre im See schwimmen gegangen, wäre was Schönes essen gegangen, hätte ich mehr von gehabt. 2017 bin ich dann irgendwann dahinter gekommen, weil es ja immer heißt, die Frau, ja, wir brauchen jetzt diesen Stall. Und ich habe gesagt, ja, du brauchst immer irgendwas, das habe ich dann damals schon gemerkt, also 2015, 16. Ich habe gesagt, das hört irgendwie nie auf, sage ich, ich schaffe dir ein Problem weg und du hast 2 Wochen später das nächste und du hast das nächste. Ja, aber jetzt nur noch den Stall, jetzt hilf mir bitte nur noch mal dabei. Und das ist auch schon wieder Manipulation. Das heißt, sie sagt alles, sie sagt einfach alles, damit ich als Mann das in dem Moment tue, weil nur das interessiert sie, was ich jetzt in dem Moment für sie tun kann. Und dann würde sie mir alles erzählen. Spielt keine Rolle, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Sie würde lügen, sie würde manipulieren, das tut sie auch. Sie weiß, dass das nicht stimmt. Sie sagt es aber, damit ich in dem Moment Ruhe gebe. Das habe ich auch getan und sage, okay, das mache ich jetzt noch für dich. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt mache ich trotzdem nochmal das für sie, obwohl ich da schon gesagt habe, das mache ich, das muss irgendwann mal aufhören. Aber dann gibt es natürlich wieder eine neue Notwendigkeit und auch diese Verwicklung, die dann entsteht. Dann würden ja Tiere leiden, wenn das oder jenes nicht gemacht wird. Das geht natürlich nicht. So, dann tritt wieder ein Pferd eine Raufe ab, dann ist da wieder eine spitze Ecke, die muss auch wieder weggemacht werden. Sonst kann sich wieder ein Tier verletzen. Das ist wieder ein Argument, wo man dann auch als Mann sagt, ja okay, so, diese Frau hat jetzt eine Dreiecksbeziehung wieder geschaffen. Das heißt, sie braucht Hilfe für ein Problem, das nur existiert aufgrund ihrer Problemgenerator-Tätigkeit, sage ich jetzt einfach mal. Und aber es ist eine Dreiecksbeziehung, da kann sie dann argumentieren, ja, du willst doch auch nicht, dass sich das Pferd verletzt. Ja, da hat sie mich. Natürlich will ich nicht, dass sich das Pferd verletzt, also habe ich dann wieder gemacht und wieder gemacht. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, so 2017, die ist deswegen nicht dankbarer, sie ist deswegen nicht respektvoller, sie ist deswegen nicht loyaler. Ganz im Gegenteil. Sie wird illoyaler, sie wird respektloser, sie wird frecher, sie wird uneinsichtiger, sie wird störrischer, sie ist einfach unumgänglicher, ist einfach nicht mehr angenehm mit ihr irgendwie. Und trotzdem ich alles für sie getan habe. Und da habe ich irgendwann 2017 schon gemerkt und habe gesagt, Moment mal. Und dann habe ich irgendwann, stopp. So, habe ich gesagt, so, ab jetzt trag deine Last selber, die Probleme, die du da gemacht hast, stehst du alleine da hinten in der Hitze und wie auch immer du das machst, sage ich, ihr seid doch genug Pferdeweiber, sage ich, dann trommel dir 10 Stück zusammen, sage ich. Und dann habe ich sie schon selber auf die Schippe genommen, diese Weiber, und habe gesagt, naja, gemeinsam seid ihr halt stark, sage ich. Wenn ihr da 10 zusammengetrommelt habt, könnt ihr zwar immer noch nicht die Hälfte von dem, was ich kann, habe ich zu denen gesagt, aber vielleicht wird es ja reichen, dass ihr dann in der doppelten Zeit diese Tätigkeit machen könnt. Und das hat auch so weit geführt, diese Erfahrung, die ich dann irgendwann gemacht habe, ich habe diese Weiber dann auch nur noch verarscht. Ich sage dann irgendwann zu denen, naja, sag ich, nehme niemals für eine Arbeit eine Frau, wenn du auch einen Mann nehmen kannst, weil ich ja gesehen habe, was die sich da zusammenbauen. Wenn die eine Raufe bauen, ist die krumm und schief. Wenn die einen Überstand bauen, das ist krumm und schief. Ich sage, habt ihr mal was gehört von einem, wie heißt das Ding, von der Wasserwaage oder so. Die sind völlig inkompetent in dem, was die da zusammenbauen und zusammenschrauben. Die rödeln ein Bit nach dem anderen durch, weil die halt nicht verstehen, wie man mit dem Akkuschrauber vernünftig schraubt. Die produzieren nur Schrott und Müll. Also ökologisch nachhaltig ist das nicht, was die da machen. Ich kann mit einem Bit, nur mal so als Beispiel, ich kann damit 1000 Schrauben reindrehen und der Bit ist danach immer noch zu benutzen, weil ich ein Gefühl dafür habe, weil ich weiß, okay, jetzt würde er überdrehen und so weiter, jetzt brauche ich da nicht, ich brauche ein bisschen Druck auf dem Akkubohrer und so weiter. Das kriegen die gar nicht hin. Müssen mal Frauen beobachten, wie die mit dem Akkuschrauber Bits in Holz reindrehen. Ich meine, Schrauben mit einem Bit im Akkuschrauber in Holz reindrehen, der Bit hält vielleicht 30 Schrauben, raspel die darüber, kann man das Ding wegwerfen. Also was ich da mit diesen Frauen erlebt habe, ist schon wirklich, es ist eye-opening. Wenn man das alles gesehen hat, kann man nie wieder zurückgehen. Also ich kann nie wieder zurückgehen. Und ja, natürlich gibt es Frauen, die sind Kfz-Mechanikerin, kenne ich auch. Natürlich gibt es Frauen, die sind handwerklich geschickt und die tapezieren selbst. Das ist aber nicht die Regel. Das ist die absolute Ausnahme. Die meisten Frauen sind das nicht. Ja, jedenfalls habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, es gibt keine Dankbarkeit, es gibt keinen Respekt, es gibt keine Loyalität, es gibt gar nichts. Keine besondere Zuwendung dafür, keine Wertschätzung für das, was ich da extra noch leiste. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ich bin heraus. Und jetzt muss ich euch parallel erzählen, wir hatten das Ganze auch an eine Reitlehrerin verpachtet, die hatte da ihre eigene Stallung bei uns auf dem Grundstück und hochinteressant, die ist nämlich so hochgradig, Kimbi, nicht bellen, nicht telefonieren jetzt, nicht den Hörer abnehmen, feiner Bär, komm, setz dich mal hier hin, na, er hat gerade den anderen Hund gehört, ja, jedenfalls, feiner Bär. Jedenfalls ist sie so hochgradig hypergam, dass kein Mann war für sie gut genug und die hat ihren Mann quasi, auch bei uns aus der Region, im 6-Monate-Takt gewechselt. Und sie hatte bestimmt in 5 Jahren, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bei uns, also von denen ich 10, 15 Männer, die sie bei uns durchgeschlotzt hat, ja, würde ich sagen, ungefähr. Nagelt mich nicht auf 3 fest. Bei den Mengen, die durch hat, in der kurzen Zeit kommt es auf 2 nicht mehr an. Und jeder Mann, den sie hatte, hat sie für Stalldienste, für Zaunarbeiten, für Stallumbauarbeiten, für Malochereien, für Dachhöherlegung von Ställen, für Dämmung, für Elektrikverlegung, für Wasserleitunglegung, für Aufstemmarbeiten von Böden. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Da hat ihr erster Freund hat beispielsweise, da gab es ein Gebäude, was wir auf unserem Grundstück hatten, das war ein Bestandsgebäude und da war oben so eine, na wie heißt das doch gleich hier, diese Glaswolle. Und die sollte da raus, weil das Dach höher gelegt werden muss, damit da die Ponys da ein Stall errichtet werden kann für die Pferde. Oh, du hast hier einen Spieß gesammelt. Jedenfalls, na, hier mal so einen Grasspieß, den hole ich ihm gerade aus dem Fell nebenbei raus. Nicht, dass er in die Haut geht, manchmal stecken die auch in der Haut. Der Feiner, wer habe ich? Hier, so ein Spieß, ne, ihr könnt es nicht sehen, mit Fell. Jedenfalls ist es so, dass der erste Freund war dann da und hat für sie die Glaswolle von der Decke im Sommer bei 30 Grad entfernt im T-Shirt. Und diese ganze Glaswolle rieselt hier natürlich auf den Hals runter und hier ins T-Shirt rein. Und das juckt wie verrückt. Der hat da 4 Stunden Glaswolle runtergerupft von der Decke. Der war rot, alles auf. Und dann kratzt er sich natürlich, das kriegt man nicht raus. Das kriegt man auch kaum mit Wasser abgespült. Also eine katastrophale Arbeit, nur um seine Freundin zu pleasen. Und was der da alles geleistet hat, es ist wirklich unglaublich. Ich kann euch da Dinge erzählen, aber ich will es jetzt auch nicht, soll jetzt nicht ausufern. Jedenfalls, das hat der erste Freund da gemacht. So, das hat sie nicht davon abgehalten, obwohl er da alles gemacht hat. Der hat Zäune, die in Bäume eingewachsen waren und so weiter, in tagelange Arbeit entfernt, Grünzeug entfernt, weggebracht. In seiner ganzen Freizeit hat er das gemacht. Da war ich schon so weit, dass ich schon gemerkt habe, ich war schon weiter in meiner Entwicklung und habe schon gemerkt, okay, ich mache hier nichts mehr für Frauen. Dass er dann schon gefragt hat, was ist denn mit mir, ob ich nicht mal mithelfen will. Ha, habe ich gesagt, ich verstehe die Frage gar nicht. So, und das haben diese Blue Pill Manginas natürlich immer nie verstanden, was denn mit mir ist, warum ich denn, die dachten immer, ich bin faul oder ich habe keinen Bock oder irgendwie so. Die haben das nie verstanden, warum ich denn nichts mehr gemacht habe. Jedenfalls, ich bin viel zu schade dafür. Ich bin viel zu wertvoll, um für eine Frau meine kostbare Zeit, meinen Körper, meine Gesundheit, diesen Schadstoffen und diesen Dingen auszusetzen. Das würde mir im Traum nicht mehr einfallen, dass ich für eine Frau auch nur einen Handgriff tue, gar nichts mehr. Keine Winterreifen wechseln, kein gar nichts mehr, kein Ölwechsel, kein nichts tragen. Jeder trägt seine Last selber. Das ist mein Credo, das könnte ich mir tätowieren lassen. Jeder trägt seine Last, dann ist alles getragen. Jedenfalls, das hat der zum Beispiel gemacht. Das hat sie nicht davon abgehalten, den 6 Monate später aus dem gemeinsamen Haus rauszuwerfen. Der ist ausgezogen. So, der war weg. Dann hat sie den nächsten. Der nächste war auch, da mussten in diesem Bestandsgebäude die Öffnungen, da mussten neue Öffnungen rein. Die wurden dann rausgesägt und das musste ausgehämmert werden mit Boschhämmern und Vorschlaghämmern und so weiter. Das hat der nächste Freund gemacht. So, der eine hat die erste Arbeit gemacht, der nächste hat das nächste gemacht. Nach 6 Monaten war der auch wieder weg. Dann waren aber noch die Steintrümmer und meine Freundin und ich als quasi Grundstücks, als verantwortliche Inhaber oder Eigentümer dieser ganzen Geschichte, konnten natürlich diese Steine, sie da nicht liegen, also wir konnten nicht zulassen, dass sie diese Steine da liegen lässt. Und haben natürlich dann unsere Ansprechpartnerin, ist diese Reitlehrerin, die von uns was gepachtet hat, und haben mir gesagt, du, diese Steine, diese Brocken, dieser Bauschutt, der muss jetzt natürlich weg. Und das war dann ihr dritter Freund, den sie dann hatte, ein paar Monate später. Und der hat dann die Steine da weggeholt in seiner Freizeit. Mit seinem T5 und mit einem Anhänger. Und da waren solche Brocken, die waren viel zu groß. Also die konnten 2 Mann gar nicht anheben. Die wogen 300 Kilo. Die mussten dann nochmal diese Steinbrocken mit Beton und Stahl drin und so weiter, mussten dann nochmal vor Ort mit einem Boschhammer klein gehämmert werden. Und weil ihr dritter Freund das dann nicht konnte, also von dieser Reitlehrerin, die all dieses Elend erzeugt hat, einfach dadurch, dass sie Reitlehrerin ist und Pferde hält und diesen ganzen Wahnsinn veranstaltet, der oberhalb ihres Fähigkeitenlevels liegt, sie selber kann diese Arbeit nicht handeln, hat aber einen Bedarf danach, dass diese Arbeiten ihr abgenommen werden. Und der Blue Pill Mangina Mann, der das alles, diese Zusammenhänge noch nicht verstanden hat, der möchte natürlich für seine Freundin unterstützen oder ihr helfen oder möchte sie nicht im Stich lassen, weil er wird ja auch von ihr manipuliert und ihm wird dieses Gewissen geredet, da kannst du mir jetzt aber mal helfen, das wäre voll nett von dir, Schatz, bla bla bla. Und ja, schon steht der Mann da, der das Bewusstsein noch nicht hat. Ich hatte das damals auch nicht, ich stand auch oft da, muss ich gestehen, ich möchte mich da auch nicht besser verkaufen, als ich bin. Ich habe nur meine Lektion gelernt. So, jedenfalls der dritte, was ich euch jetzt erzählen wollte, und dann höre ich auch auf, also sonst könnte ich das ewig so weitermachen, der hat dann, war dann mit dem Mädchen zusammen, wusste natürlich von der Vorgeschichte nichts, weil er war ja der dritte Freund, den ich jetzt kannte, innerhalb von 12, 15 Monaten, der dann die Arbeiten fortgesetzt hat. Also jeder Freund, den sie hatte. Und sie hatte immer sofort einen neuen. Das war kein Problem für sie. Und während sie, ich wusste das ja, während der eine dann für sie Steine klopft, war sie schon mit dem anderen von dem Immobilienunternehmen bei uns hier aus dem Ort auch schon wieder im Gange. Mit dem Sohn von dem Inhaber. Also sie ist dem quasi schon fremdgegangen, während er noch für sie Steine klopft. Es ist einfach unglaublich. Und jetzt kommt der Hammer, den möchte ich, das möchte ich noch zum Abschluss auch noch mit reinbringen, weil es wirklich wichtig ist und das sollte man einfach mal gehört haben. Während der dritte Freund jetzt also für sie, sie geht ihm am Wochenende fremd mit dem nächsten Sohn von dem Unternehmer hier aus dem Ort und er klopft Steine, ahnt davon noch nichts, weiß auch nicht, dass alle seine, die Ex-Freunde von ihr vorher alle schon dort eingebunden waren und die Arbeiten quasi gemacht haben. Und diese Arbeiten waren so intensiv und die Steine waren so schwer jetzt für den dritten Freund, dass er sogar noch jetzt seinen besten Freund auch noch gebeten hat, am Wochenende ihm mitzuhelfen. Ja, das schlägt ihm fast den Boden aus. Es ist also wirklich, was das für Verkettung, Verwicklung und Konsequenzen hat für jemanden, der sich der Sache nicht bewusst ist. So, das heißt, er hat jetzt sogar noch den Freundschaftsdienst seines besten Freundes eingefordert. Bitte hilf mir, ich schaffe das alleine nicht. Weil mich haben sie auch immer gefragt, ja, was ist denn mit Magic? Kommt er nicht mal? Hilft er nicht mehr mit? Und ich habe hier, habe ich gesagt, ihr merkt doch die Einschläge nicht mehr. Und ja, jedenfalls hat er dann auch, sein bester Freund hat dann auch mitgeholfen. Die standen dann 6, 7, 8 Stunden tagelang da und haben mit Baggern, mit Boschhämmern, mit Presslufthämmern, haben die diese Steine zerlegt, wie im Steinbruch, wie im Gulag, müsst ihr euch das vorstellen, um das dann auf Hänger zu bringen und dann abzutransportieren. So, also verrückt. Und jetzt komme ich zurück zu dem Thema Respekt. Und da habe ich habe final halt gelernt, weil ich halt mich aus diesen Themen rausgenommen habe und immer gesagt wurde, Magic macht es nicht mehr. Was ist denn mit ihm? Warum macht er nicht? Er wohnt doch auch hier, ihm gehört doch das. Warum unterstützt er das nicht? Am Ende gehört doch ihm alles. So, und ich war aber schon so wach, dass es ist mir egal. Ihr habt die Probleme gemacht, also müsst ihr die Probleme wegmachen. So, ihr habt euch die Suppe aufgefüllt, also müsst ihr sie weglöffeln. Das war mir von da an schon völlig klar. Das haben die alle zwar nicht verstanden, die jeweiligen Ex-Freunde, warum ich da mal komplett raus war. Die haben immer gedacht, ich bin faul oder ich will meiner Freundin nicht helfen. Nein, ich war nur schon kurz davor, Red Pill zu werden. Ich war wach. Und der Hammer ist jetzt, die Männer haben das alle nicht verstanden, die jeweiligen Freunde von ihr, warum ich das nicht. Aber es war mir egal, weil die waren ja eh nur, das waren ja nicht meine Freunde. So, das spielte für mich überhaupt keine Rolle. Die haben das nie verstanden, aber das Augenöffnende an dieser ganzen Geschichte ist, dass die ganzen Weiber, die da waren, die haben mich dafür respektiert, dass ich so klar den Standpunkt, dass ich die Grenzen so klar abgesteckt habe und habe gesagt, ich bin raus. Meine kostbare Zeit, meine kostbaren Hände, habe ich gesagt, wurden zum Geldzählen gemacht und nicht um für euch zu arbeiten. Sag ich, das ist alles, was ich mit diesen Händen noch mache. So arrogant stand ich vor diesen Frauen, habe gesagt, meine Hände wurden zum Geldzählen gemacht, sage ich. Nicht um für euch damit irgendwas anzufassen, sage ich. Das könnt ihr komplett vergessen. So, und dafür haben die mich respektiert, dass ich meine Grenzen so klar abgesteckt habe. Das heißt, mich haben die respektiert, mein Wort hatte mehr Gewicht dadurch, dass ich denen nicht geholfen habe. Und die Männer, die denen geholfen haben, die haben die gar nicht respektiert. Denen sind die sogar fremdgegangen. Die haben sie belächelt. Ja, ja, es war netter. Aber respektiert haben sie die nicht. Und da bin ich auch wach geworden, da habe ich auch gemerkt, es ist wichtig, dass mich die Frau respektiert, weil ihre Liebe oder ihre Zuneigung ist wie Nebel. Wenn ich hier morgens wach werde und ich gucke hier schön übers Feld rüber, dann ist unten, jeder von euch kennt das, dann habt ihr unten oberhalb auf den Feldern so Nebel. So, und wenn ihr dann duschen geht und macht euch fertig und rasiert euch und zieht euch an und kommt wieder und guckt wieder übers Feld, ist der Nebel weg. So, das ist ihre Liebe. Das habe ich so für mich verstanden. Liebe ist wie Nebel, aber ihr Respekt, das ist was völlig anderes. Und deswegen ist es immer wichtig, dass euch eine Frau respektiert. Und deswegen habe ich für mich verstanden, die Liebe der Frau ist mir völlig egal. Es interessiert mich überhaupt nicht mehr. Das ist für mich wie Nebel. Das ist ein vergängliche Luftfeuchtigkeit, die sichtbar wird. Das ist Liebe, also die weibliche Liebe. Und deswegen ist für mich wichtig, ihre Liebe ist für mich das Unwichtigste überhaupt. Das ist wie ein Nebel, ich gucke wieder übers Feld, die Liebe ist weg. Aber ihr Respekt ist bis heute, der ist da. Das heißt, ich könnte jetzt diese Frauen von diesem Ponyhof holen, ich könnte die hier der Reihe nach hinsetzen und mit die interviewen für so ein Video für euch. Und die würden sagen, ja okay, ich bin ein Arschloch, ich bin süß, ich bin das. Die würden alles Mögliche über mich sagen, aber auf die finale Frage, ob sie schon mal einen Mann so sehr respektiert haben wie mich, würden sie immer sagen, nein, am meisten respektieren die mich bis heute. Und das ist, weil ich meine Grenzen so klar abgesteckt habe und weil ich halt dann aufgehört habe zu simpen. Ich habe einfach gesagt, Schluss damit. So. Und das ist auch der finale Rat, den ich euch auch geben möchte. Das ist zwar schwer, diese mentale Kraft aufzubringen, weil Wir Männer sind nun mal Problemlöser und das muss man erstmal verstehen. Aber ihr löst das Problem, indem ihr das Problem nicht löst. Ich weiß, das ist im männlichen Gehirn, das in vernünftigen Einklang zu bringen, ist erstmal nicht so einfach. Aber das ist die Problemlösung. Ihr Problem nicht zu lösen. Es löst sich von selbst. Die werden sich selber, die werden andere Bluepill-Männer ranziehen, die werden andere Männer dafür überreden. Ihr müsst nicht teilnehmen. Wie Altkanzler Kohl gesagt hat, manche Dinge muss man einfach mal aussitzen. Und das gehört definitiv dazu. So, ob ich jetzt das Regal für sie aufbaue, für irgendeine Freundin oder so, oder ich mache es halt einfach nicht, dann wird es irgendwer anders tun. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Frauen euch respektieren. Und die respektieren euch, wenn ihr Grenzen aufzeigt und wenn ihr nichts macht, was die von euch wollen. Weil das ist, dann denkt sie nämlich selbst, ach Mensch, so leicht kann ich den auf seine Zeit zugreifen, so leicht kann ich darauf auf seine Fähigkeiten zugreifen und am Ende muss ich dem noch nicht mal was dafür bieten, am Ende muss ich den noch nicht mal respektieren. Und jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, kommt er und jedes Mal, wenn ich ihm irgendwas bitte, macht er das. Damit macht ihr euch selber lächerlich. Deswegen klare Grenzen setzen, Nein sagen. Einfach Nein sagen, habe ich keine Zeit für, interessiert mich nicht, mach wie immer du meinst, aber sprich mich auch nicht an. Und das hat bei mir sogar dazu geführt, dass die sogar untereinander dann die Weiber gesagt haben, ja, Magic brauchst du gar nicht fragen, der macht es nicht. Das war bei denen völlig klar, wenn die da zusammensaßen, die Weiber, 10 Weiber, und die wussten untereinander, mich brauchen sie gar nicht mehr fragen. Das hat sogar meine Freundin gesagt, mich braucht man nicht mehr fragen. Soweit habe ich das auf die Spitze getrieben und dafür wurde ich respektiert. So. Also, ich war früher auch so Bluepill, dass ich gesagt habe, Mensch, ihr müsst mich doch respektieren dafür, dass ich euch helfe. So, wir sind ein Team quasi. Ich helfe dem Team und dafür muss man doch den Teamplayer quasi respektieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Bei Frauen braucht ihr kein Teamplayer sein. Bei einem guten Freund ist das grundsätzlich was anderes. Das sind andere Dinge. Männer verstehen Loyalität, Männer schätzen Loyalität. Auch nicht alle, aber die, die es tun, für die kann man auch was tun. Das ist gar keine Frage. Also, ich würde grundsätzlich immer für einen guten Freund den ich meinen Freund bezeichne, würde ich grundsätzlich etwas tun. Die Frage stellt sich gar nicht, da stehe ich auf, egal zu welcher Zeit, weil der versteht das auch als Zeichen von Loyalität und kann auch eine Wertschätzung dafür zeigen. Nicht, das müsst ihr auch filtern, nicht jedermann ist dazu in der Lage, das zu verstehen, aber die, die es sind, sind definitiv, sind solche Mühen auf jeden Fall besser angebracht als bei den Frauen. Bei den Frauen kriegt ihr Respekt dafür, dass ihr eure Grenzen setzt und einfach Nein sagt. Nein, nicht mit mir, habe ich keine Zeit für, interessiert mich nicht. So, du hast mich verstanden. Das ist wie mit dem Video mit dem Shit-Test. Ich verlinke das hier nochmal. Das ist der Frame, aus dem ihr mit Frauen agieren müsst. Und dafür gibt es tatsächlich Respekt. Ich habe es nicht gemacht. Don't hate the player, hate the game. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, auf eure Kommentare. Lasst mir noch ein Abo da. Sind ja gar nicht mehr so viel bis 1000. Jetzt noch 100 Abonnenten ungefähr. Es schwankt gerade so ein bisschen zwischen 890 und 901 oder so. Ja. Bin gespannt, wann das soweit ist. Männer, danke für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.